Die zentralen Sender reichten für die Versorgung des ganzen Reiches nicht aus. Die Regionalisierung war daher anfangs eher eine Verlegenheitslösung. In den Großstädten im ganzen Reich wurden private Kapitalgeber für den neuen Unterhaltungsrundfunk gesucht und gefunden. Banken, Industrie- und Handelsunternehmen vor allem. In Berlin zum Beispiel die Vox Schallplatten- und Sprechmaschinen AG. Sie nahm als erste am 29. Oktober 1923 den regelmäßigen Sendebetrieb auf. Münster als letzte ein Jahr später. Alle Radiogesellschaften waren Aktiengesellschaften. Bis auf München, das war eine GmbH. Aber alle hatten 51% ihrer Anteile an staatliche Stellen abzugeben. Der Paragraph 2 aller Gesellschaftsverträge war ebenfalls gleichlautend. Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und drahtlose Verbreitung von Vorträgen, Nachrichten und Darbietungen, künstlerischen, belehrenden, unterhaltenden, wirtschaftlichen sowie sonst weitere Kreise der Bevölkerung interessierenden Inhalts.